Zum Tag der Sonne besuchten am 6. April die ausländischen Diplomaten und Vertreter der internationalen Organisationen in der DEVRK das Staatsmuseum für Geschenke.